Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem zweiten Buch Mose, 20. Kapitel, Vers 3. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Gott segne dieses Wort. Der einzige Gott. Ja, habt ihr es erkannt? Ich hoffe, wir sind hier in den 10 Geboten und unser Herrgott gibt Moses die 10 Gebote, er ist auf dem heiligen Berg sozusagen. Und hier haben wir das wichtigste Gebot, also dass Gott also der einzige Gott ist. Und hier ganz klar, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Worauf es hier ankommt, ist, dass Gott von uns, wenn wir zu Jesus Christus kommen, uns klar macht und ganz klarstellt, dass wir wirklich keine anderen Götter außer Gott haben sollen. Denn er ist der einzige Gott und das ist unser Jesus Christus. Und da möchte ich euch nochmal einladen, wie es Jesus Christus selber sagt. Geht mal ins Markus-Evangelium, 12. Kapitel, Vers 29 bis 31. Also das ist das Markus-Evangelium, 12. Kapitel, Vers 29 bis 31. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Gott segne dieses Wort. So, wir haben hier also wiederholt unser Jesus Christus, der aus also Gott im Fleische hier spricht und unser Herrgott ist, verweist wieder auf sich selbst, interessanterweise. Und das ist wieder eine Wiederholung der 10 Gebote. Das erste Gebot, dass wir unseren Gott als einzigen Herr anerkennen. Hier spricht er zu den Israeliten, aber auch zu uns allen, alle, die wir zu Jesus Christus kommen. Das können wir, denn wir können als Gläubige, müssen wir nicht hebräische Abstammung sein oder welche. Nein, jeder Mensch kann zu Christus kommen. Und dieses Gebot ist so wichtig, denn oftmals, ja, fragt euch mal in eurem praktischen Leben, wie verbringt ihr euren Tag? Ja, was ist das Wichtigste in eurem Tag? Also ich meine, wir müssen arbeiten gehen, ja, das stimmt. Uns um den Haushalt kümmern und so weiter, das stimmt schon alles, aber in eurer Zeit, die ihr außerhalb dessen habt, also wo ihr nicht schlafen tut, ne? Also seid ihr beschäftigt mit anderen Sachen? Habt ihr irgendwie ein Hobby, was euch voll einnimmt? Oder seid ihr vielleicht, beschäftigt viel mit Sachen außerhalb Gottes? Also das ist die Frage. Und da können das nämlich Sachen und Dinge und auch Leute, das können auch Rockstars sein, wenn man Leuten folgt oder wie auch immer, können dann Idole werden. Und vor Idolen warnt uns unser Herrgott immer wieder in der Bibel und auch hier. Und das wollen wir nicht. Ich meine sogar die Arbeit, ja, wenn man nennt sich das Workaholic oder was, dass jemand so in seiner Arbeit beschäftigt ist, dass er keine Zeit für nichts und anderes hat und schon gar nicht für Gott. Und das ist nicht Gottes Wille. Und da lädt uns hier die Bibel ein, dass wir Gott anerkennen und unseren Tag um Christus herum bauen und nicht Jesus Christus um unseren Tag, oder ab und zu mal die Bibel zu lesen. Nein, nein, jeden Tag in der Bibel, Tag beginnen, ein bisschen lesen und im Gebet Zeit mit Gott zu verbringen, mit unserem Herrn Jesus Christus. Und dadurch, wenn wir da wachsen in unserer persönlichen Beziehung zu Christus, haben wir eben die Fähigkeit und die Möglichkeit, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und hier bezieht sich das also auf Gläubige, also Christen, aber auch eben die gute Nachricht anderen Leuten zu erzählen, die noch nicht zu Christus gekommen sind, zum Beispiel. Und das ist unsere Aufgabe, als die, die wir zu Jesus Christus kommen. Und wir wachsen auch dadurch in Christus. Und da möchte ich euch ermutigen, diese beiden Gebote nochmal, die eigentlich eins dann, Gott, Jesus Christus fügt sie zusammen zu einem, euch einladen, das nochmal durchzulesen. Und somit könnt ihr Gottes Willen, was Gottes Willen für euch, nämlich für jeden Menschen seinen Willen und seinen Weg und Arbeit, auch tatsächliche Arbeit für uns zu verrichten, also gottgegebene Arbeit. Und das wollt ihr auf keinen Fall versäumen, denn es ist zum, wenn wir dann mit Christus sind, wenn wir dann sterben, wenn wir im Reich Gottes dann zu ihm kommen, dann gibt es da bestimmte Dinge auch, ja, es gibt ein Reichtum, wir wissen nicht, was das ist, aber wir werden belohnt von Jesus Christus. Das heißt jetzt nicht, dass wir gute Taten begehen sollen, das hat damit gar nichts zu tun. Aber wenn wir erlöst dann sind im Reich Gottes, oder beziehungsweise wenn Jesus Christus das zweite Mal zurückkehrt, werden wir belohnt von Jesus Christus. Und das stellt sich immer unterschiedlich dar. Das ist etwas, was man, also, das soll auch nicht euer Augenmerk sein, ja? Aber es geht um eure Beziehung zu Jesus Christus. Und er spricht euch dann ins Herz, durch den Heiligen Geist, was und wie und wo zu tun ist. Und somit sind diese beiden Gebote, dass Jesus vereint sie zu einem, sehr, sehr wichtig. Und nehmt euch das zu Herzen, darauf kommt es an. Und ja, das ist dann unser Gebet. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für das wichtigste Gebot, dass wir neben dir dich als einzigen Gott haben und auch wahrnehmen und auch Ehrfurcht haben sollen und auch unseren Nachbarn wie uns selber zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hier bezogen auf andere Gläubige, andere Christen, aber eben auch die gute Nachricht anderen mitzuteilen, denn du hast Aufgaben für uns. Und nur wenn wir diese beiden Gebote folgen, natürlich auch mit den anderen 10 Geboten zusammen, aber diese beiden helfen uns dann, deine Arbeit, die du uns Gott gegeben hast, hier auf Erden zu verrichten. Und wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheit aus dem Alten und Neuen Testament und sehen, wie das alles zusammenhängt. Und das ist ein Geschenk und Gottes Segen. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, solange noch Zeit ist, zu unserem Herrn Jesus Christus. Und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.